marschieren wir. Für Adolf Hitler kämpfen wir. Die rote Front schlagt die M2. Es marschiert, ach und die Straße frei. Es marschiert ab und die Straße.